Wolken und ich bin riesengroß. Oh, oh, oh, ah, denn du bist bei mir, ich lass dich nie wieder los. Oh, oh, ah, wir grüßen die Menschen und sie winken zurück. Oh, oh, ah, kein Wunder, wir sind ja auf der Straße ins Glück. Oh, manche Probe bestehen. Oh, ah, mal haben wir Sorge und mal haben wir Streit. Oh, ah, doch wir sind gleich wieder zur Versöhnung bereit. Oh, ah, ein Festival der Liebe soll unser Leben sein. Und alle, die so sind wie wir, die laden wir gern ein. Ein Festival der Liebe, das braucht die ganze Welt, weil ohne Liebe alles fehlt. Ja, du. Schau dich nur um, der Himmel ist wieder blau. Liebe zu dir, ist mir nun allerlei. Die Liebe zu dir. Jeder Schritt, den du heut gehst, jedes Paar, das du heut siehst, jedes Liebeslied erinnert dich an ihn. Du kannst keine Rosen sehen und willst nicht mehr tanzen gehen. Ja, du glaubst, dein ganzes Leben hat nur nicht mehr seinen Sinn. Schmetterlinge können nicht weinen, drum wein auch du nicht mehr um den einen, der nicht deine Träne wert ist, weil er nicht hält, was er dir verspricht. Schmetterlinge können nicht weinen, und dafür dich gibt es nicht nur den einen. Bestimmt wird schon bald einer kommen, der dann auch hält, was er dir verspricht. Es ist nicht so einfach, eine Enttäuschung zu überwinden. Aber wiederum, wie viele Menschen haben das Gleiche auch schon einmal erlebt und sind dann doch wieder glücklich geworden? Ein kleiner Junge war, da war der Wanderzirkus jedes Jahr ein Freudenfest für mich. Ich zog auf einem Floß dahin und spielte Huckleberry Finn und keiner war so froh wie ich. Ein Glück damit vergleichbar, schien mir später unerreichbar. Doch jetzt bist du ja da und ich seh, dass das ein Irrtum war. Was kann schöner sein? Kann schöner sein, was auf dieser Welt kann schöner sein, als für dich zu leben, alle Wege nur mit dir zu gehen. Jeder Tag beginnt mit dir, allein zu wissen, du bist hier, ist schon ein herrliches Gefühl. Mach ich irgendwo mal Pause, eil ich wieder mit nach Hause, weil ich nur bei dir sein will. Wir klettern immer weiter auf unserer Himmelsleiter, denn es gibt für mich nur noch deine Liebe, nur noch dich. Was kann schöner sein, kann schöner sein? Was auf dieser Welt kann schöner sein, als für dich zu leben, alle Wege nur mit dir zu gehen? Was kann schöner sein, kann schöner sein? Was auf dieser Welt kann schöner sein, als an dich zu glauben und mich in deine Augen zu sehen? Hast du dir ein goldenes Schloss gebaut? Doch das Schloss war nur ein Kartenhaus. Du hast ihn geliebt und deshalb hast du ihm vertraut. Und nun ist auf einmal alles aus. Schau nicht mehr zurück. War auch noch so schön die Zeit. Schließ die Tür in die Vergangenheit. Wein ihm keine Tränen nach, es hat doch keinen Sinn. Bald wirst du von selber sehen, es geht auch ohne ihn. Nicht mehr daran, wenn ein Glück zu Ende geht, fängt bald ein neues an. Du bist frei und viele Wege liegen nun vor dir. Einen dieser Wege musst du gehen. Wer weiß, vielleicht führt er dich irgendwann zu mir. Heute ist es zu früh, das klar zu sehen. Dass ich warte, weil ich dich nur liebe, weißt du längst. Wenn du auch noch an den anderen denkst. Bald wirst du von selber sehen, es geht auch ohne ihn. Wein ihm keine Tränen nach, denk nicht mehr daran. Wenn ein Glück zu Ende geht, fängt bald ein neues an. Versuch ihn doch zu vergessen. Du hast schon zu viel geweint. Schau her, das Leben ist herrlich. Siehst du denn nicht, dass die Sonne scheint? Yeah! der Zeit. Was wäre eine Rose ohne Licht? Nicht viel mehr als ein schöner Stern, der grad zerbricht. Wirklich keine Fantasie. Mir erscheint die ganze Welt verrückt, denn ich bin glücklich wie noch nie. Dachte ich, das kann doch gar nicht sein. Und ich sagte mir, das Spiel ist aus, ich bleib für alle Zeit allein. Dann kamst du, das graue Gestern war vorüber, ehe ich mich versah. Denn schon nach dem ersten Kuss von dir war eine neue Liebe da. Einmal war es vorbei und vergessen und zählt nicht mehr. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, na, na, na, na, na. mir's, als ob ich durch dich neu geboren wär. Hand, die meine hielt, in Gefühl. Gedanken war ich oft bei dir zu Haus. Ich war fast noch ein Kind, als ich damals dich verließ. Doch nun ist das große Abenteuer aus. Unter der heißen Sonne von Santa Maria sah ich dein Bild im Traum ganz nah vor mir. Unter der heißen Sonne von Santa Maria hab ich beschlossen, ich komm zurück zu dir. Nimm mich so, wie ich bin, meine Fehler hab ich auch. Du musst versuchen zu vergessen, was geschehen. Doch bau mit mir keine Welt, nur auf Illusionen auf. Hab mich lieb und alles wird von selber gehen. Unter der heißen Sonne von Santa Maria sah ich dein Bild im Traum ganz nah vor mir. Unter der heißen Sonne von Santa Maria hab ich beschlossen, ich komm zurück. Allein konnte dir nur schreiben, doch heute werd ich bei dir sein und für immer bleiben. Unter der heißen Sonne von Santa Maria sah ich dein Bild im Traum ganz nah vor mir. Unter der heißen Sonne noch in dieser Stadt, was hab ich hier verloren? Warum steh ich vor diesem Haus, so als wartete das Glück dort auf mich? Hab ich mir nicht in jener Nacht für alle Zeit geschworen? Ich verschwende keine Gedanken mehr an dich. Und was tu ich? Heut, ich verträum die Zeit und leb nur in der Vergangenheit. Im Land, das gestern heißt, irgendwo im Land, das gestern heißt, gehst du wie immer neben mir und ich seh die ganze Welt in dir. Doch das gestern heißt und das heute ist so leer für mich ohne dich. Ich sitz allein mit mir zu Haus und führ mit dir Gespräche. Was ich den ganzen Tag so tu, was auch immer war, erzähl ich dir. Bis ich dann diese Träumereien ganz plötzlich unterbreche. Und es wird mir klar, du bist ja gar nicht hier. Kannst du nicht verstehen? Ich hab eingesehen, unsere Zeit war unvergesslich schön. Straßen, seh die Häuser und Gassen, so als wäre nichts geschehen. Ich denke an dich, denn du hast mich verlassen, wolltest eigene Wege gehen. Doch plötzlich stehst du, ja, ich kann es kaum fassen, wie ein Traumbild an der Wand. Und reichst mir ohne große Worte zu machen, zur Versöhnung einfach deine Hand. Ich könnte heute die ganze Welt umarmen, denn du bist wieder bei mir. Ich könnte heute die ganze Welt umarmen, nun bleib ich für immer bei dir. Wir waren beide schon sehr lange zusammen, hatten manche Illusion. Doch so mit der Zeit wurde manches Gewohnheit und die Liebe monoton. So liebten wir uns immer mehr auseinander, wie von selbst war alles aus. Doch heute wissen wir bleiben zusammen, machen einfach uns das Beste draus. Wieder bei mir. Ich könnte heute die ganze Welt umarmen, nun bleib ich für immer bei dir. Ich könnte heute die ganze Welt umarmen, denn du bist wieder bei mir. Ich könnte heute die ganze Welt umarmen, nun bleib ich für immer bei dir. Zeit, wo wir beide auseinander waren. Doch die Liebe ist nun mal kein Kartenhaus, das bei einem Hauch zusammenfällt. Sonnentage ohne dich, nicht viel mehr als verlorene Zeit sind sie für mich. Sie wären wie die Träume einer Nacht, die vergehen und vergessen sind, wenn man erwacht. Nur du weißt, wo die Wege